Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre. Als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum. Der Frühling geht zu Ende und in dem kleinen gallischen Dorf herrscht tiefer Friede. Obelix und sein Lehrling Idefix tragen Hinkelsteine aus. Asterix nimmt vor seiner Hütte ein Sonnenbad. Jedermann gibt sich der Ruhe hin und faulenzt. Wie gesagt, beim Teutates in dem kleinen gallischen Dorf herrscht tiefer Friede. Im befestigten Römerlager von Aquarium dagegen sieht es so aus, als herrsche große Aufregung. Hände, Peter! Beim Mars! Beim Merkur! Habe Cäsar! Cäsar! Was ist denn das für ein Aufruhr? Ein Bote hat eben die neuesten Nachrichten aus Rom gebracht. Claudius Musculus wurde auserwählt, Rom bei den Olympischen Spielen zu vertreten. Musculus? Wer ist denn das? Ach, man merkt doch gleich, dass du noch nicht lange bei der Armee bist. Musculus ist unser Champion. Er gehört zu unserer Garnison und der Glanz seines Ruhmes fällt auch auf uns. Im Zelt des Champions wird die Kunde natürlich auch mit Freude aufgenommen. O Musculus, wie recht ich hatte, dich nach Rom zu schicken. Du bist auserwählt, zusammen mit den größten Athleten der ganzen römischen Welt. Selbstverständlich, O Tullius Redefluss. Ich bin der Größte. Bald zieht die Neuigkeit Kreise bis in unser kleines Dorf. Ich war Champignons suchen in der Nähe von Aquarium. Dort wachsen nämlich besonders gute. Da habe ich Freudenfreie gehört. Die Römer scheinen sehr guter Dinge zu sein. Das ist sehr merkwürdig, Methuselix. Was sollen wir da machen? Suppe, Majestix. Aus Champignons macht man am besten Suppe. Schmeckt gut. Suppe? Ist das alles, was dir dazu einfällt, Obelix? Ein Omelett muss man aus Champignons machen. Ein wahrer Feinschmecker isst sie als Omelett. Also, ich bin eher für Champignonsalat. Manchmal habe ich das Gefühl, unsere Freunde nehmen die Dinge nicht ernst genug, Asterix. Die gute Laune der Römer kann ein schlechtes Zeichen für uns sein. Also, was sollen wir tun, Miraculix? Wir lassen sie schmoren. Champignons muss man in Butter schmoren. Nur so behalten sie ihren typischen Geschmack. In Aquarium wird der Legionär Claudius Musculus systematisch aufgebaut. Nicht schlecht, Otullius, mein Centurio. Die Verpflegung der Legion ist erheblich besser geworden. Was ist denn das? Die kleinen schwarzen Dinger hier? Das sind Eier vom Stör. Ich habe sie extra auf eigene Kosten aus Persien kommen lassen. Das sportliche Prestige ist derart wichtig für eine Nation, dass wir alle Heimaturlaub bekommen und ich sogar Präfekt von ganz Gallien werden kann, wenn du gewinnst. Lass mich also nicht fallen. Keine Angst, ich stütze dich, Redefluss. Das fällt mir nicht schwer. Ich bin ja der Größte. Und jetzt gehe ich ein bisschen im Wald trainieren. Deine Stärke ist dein Optimismus. Mit so viel Optimismus kannst du gar nicht verlieren. Eben. Zuerst mache ich einen kleinen Spurt. Ich bin der schnellste Mann der Welt. Hopp, hopp, hopp. Ganz in der Nähe sind zwei Gallier unterwegs. Ich fühle mich richtig in Form zum Wildschweinjagen. Miraculix hat mir von dem Zaubertrank gegeben, der unbesiegbar macht. Ja, ja. Nur ich habe wieder keinen gekriegt, weil ich angeblich... Was hat er denn, der Römer? Ich weiß nicht. Vielleicht wird er verfolgt. Ich frage ihn mal. Ich bin da selbst. Verzeihung, ist jemand hinter dir her? Obelix, lass den Römer in Ruhe. Wir wollen doch Wildschweine jagen. Die habe ich eingeholt. Alle beide. Aber ich bin der Stärkste. Los, Dicker. Jetzt hau ich dir eine rein. Komm schon. Ich bin nicht dick. Ein für alle Mal. Findest du mich dick? Aber nein, Obelix, du bist nur ein bisschen untersetzt. Was ist jetzt? Gehen wir Wildschweine jagen oder nicht? Wenig später in Aquarium. Was, ein Versager? Wer hat gesagt, dass du ein Versager bist? Ich selbst habe gesagt, dass ich ein Versager bin. Alle sind viel stärker als ich. Sie haben mich geschlagen. Alle Gallier, denen ich begegnet bin. Ein kleiner, schlecht gebauter und ein dicker, untersetzter. Alle. Die Gallier bei Jupiter. Lange Zeit sind sie uns nicht mehr in die Quere gekommen. Geh in dein Zelt, Champion. Ruh dich aus. Ich bin kein Champion. Ich bin ein Versager. Ich will die niedrigste Arbeit tun. Ich hole mir einen Besen, aber keinen allzu schweren. Tullius Redefluss reitet unterdessen in das kleine gallische Dorf zur Hütte des Häuptlings. Es ist doch immer dasselbe. Kaum bin ich im Bad, da werde ich gestört. Letztes Jahr und das Jahr davor war es auch nicht anders. Ich höre, Römer. Es geht um Folgendes. Einer meiner Leute wurde ausersehen, meine Garnison bei den Olympischen Spielen zu vertreten, und die Gallier deines Stammes haben sich ohne jeden Grund einen Spaß daraus gemacht, ihn zu entmutigen. Ich habe nur einen einzigen Wunsch. Lasst meinen Champion in Ruhe trainieren. Ich werde darüber nachdenken und dich meine Antwort wissen lassen, Römer. Salut. Ave. Die Sache ist wichtig. Meine Kleider, gute Miene. Ich bade nächstes Jahr weiter. Kurz darauf ist große Beratung. Was sind eigentlich die Olympischen Spiele? Kampfspiele. Heilige Spiele unter dem Schutz von Zeus. Sie finden alle 4 Jahre bei den Hellenen im griechischen Olympia statt. Die Spiele sind eine Zeit heiliger Waffenruhe und dauern 5 Tage. Groß ist der Ruhm des Siegers und seines Landes. Wisst ihr, was wir machen sollten? Ja. Champignonsuppe. In Aquarium versucht der Centurio Tullius Redefluss, seinen Champion seelisch wieder etwas aufzurichten. Ich versichere dir, sie werden dich nicht mehr stören. Komm, sei so nett und leg den Besen weg. Nein, Fegen ist noch viel zu gut für mich. Gut, nimm dir mal an, sie wären wirklich stärker als du. Aber dann doch nur, weil sie einen Zaubertrank haben, der ihnen übermenschliche Kräfte verleiht. Das ist alles. Und deine Gegner bei den Spielen haben diesen Trank nicht. So? Daran hatte ich gar nicht gedacht. Centurio, ein gallischer Häuptling will dich sprechen. Und so trifft man sich vor dem Zelt des Centurio. Ich habe ausführlich nachgedacht über das, was du mir gesagt hast. Ja, und? Und wir haben beschlossen, ebenfalls an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Was? Wo ist mein Besen? Ja, wir schicken auch einen Athleten nach Olympia. Auf, dass der Bessere gewinne. Auf geht's. Salut. Halt, Gallier, warte. Ihr könnt an den Olympischen Spielen nicht teilnehmen. Das dürfen nur die Griechen, freie hellenische Bürger. Eine Ausnahme gibt's nur für die Römer. Ihr aber könnt da nicht hin. Ist das dein Ernst? Erkundige dich, Gallier, dann wirst du hören, dass ich die Wahrheit sage. Zurück ins Dorf! Sofort! Na, Musculus, bist du jetzt beruhigt? Ob ich beruhigt bin? Ich fange sofort wieder an zu trainieren beim Jupiter. Im gallischen Dorf bespricht man sich. Ja, daran habe ich nicht gedacht. Der Römer hat recht. Nur Griechen und Römern ist es erlaubt, an den Spielen teilzunehmen. Aber beim Teutates, wir sind doch Römer. Wir sind Römer? Seit wann? Seit der Eroberung Galliens durch Julius. Er hat es doch oft genug erwähnt. Ich soll ein Römer sein? Aber ja, Asterix hat recht. Wir gehören auch zur römischen Welt. Los, das müssen wir feiern. Ich kenne da einige, die sich wundern werden. Im Lager von Aquarium ist zumindest den gemeinen Legionären nicht zum Feiern. Der Nächste. Trainier den Faustkampf ruhig weiter, Musculus. Ich bin bald wieder zurück. Gut, der Nächste. Meldet euch, hieß es. In der Legion findet ihr eine Atmosphäre echter Kameradschaft, hieß es. Der Nächste. Tullius Redefluss schleicht sich zu dem kleinen gallischen Dorf, dessen Bewohner ihm wieder Ärger machen. Mich würde es nicht wundern, wenn die Gallier etwas aushecken. Vor diesen Leuten muss man sich in Acht nehmen. Ich schau mal durch den Spalt im Zaun da. Hoch sollen wir leben, wir Römer! Die spinnen, die Römer. So ist das. Erst bekämpft man die Leute, überfällt sie, metzelt sie nieder, besetzt sie und dann drehen sie den Spieß ohne jeden Grund einfach um. Bei unseren Galliern herrscht unterdessen wirklich Hochstimmung. Mit dem Zaubertrank, der uns unbesiegbar macht, ist es so gut wie sicher, dass wir gewinnen. Das ist es, was ich unter Sport verstehe. Keinerlei Ungewissheit. Ach übrigens, wir müssen noch die Kämpfer aussuchen, die unser Dorf vertreten sollen. Vor der Ausscheidung bekommt jeder noch einen kräftigen Schluck Zaubertrank. Ja. Du nicht, Obelix. Du bist als kleiner Junge da reingefallen. Aber er hat doch gesagt, jeder... Die Auswahl der geeigneten Kämpfer erweist sich als schwierig, denn randvoll mit Zaubertrank sind alle gleich stark. Allmählich wissen wir's. Halt den Mund und lauf! Grünschnäbel, lass das Alter vor! Dem Nachwuchs eine Chance! Soll ich dir eins mit dem Stock überziehen? Beherrsch dich, Opa! Stopp! So geht das nicht! Dem Dorfältesten gebührt die Ehre der Meisterschaft. Nein, ich bin Schmied. Ich bin auch ohne Zaubertrank der Stärkste und vertrete das Dorf bei den Olympischen Spielen. Puh, da kannst du ja gleich Idefix schicken. Der ist ja noch überlegen. Mir überlegen? Klar. Oder kannst du dich mit der Hinterpfote am Ohr kratzen? Ruhe, Ruhe! Das Olympische Komitee hat die Kämpfer ausgewählt, die uns vertreten sollen. Und zwar Asterix, weil er der Intelligenteste ist und weil wir ohne ihn gar nicht an den Spielen teilgenommen hätten. Und Obelix, weil die Kraft des Zaubertranks bei ihm unbegrenzt anhält. Jawohl, ich bin nämlich als Kind da reingefallen. Dann musst du mich zählen. Und ich habe eine Überraschung für alle. Wir begleiten unsere Sportler nach Olympia, um sie dort anzufeuern. Es lebe Majestix, unser Chef! Es lebe Asterix! Es lebe Obelix! Je näher der Tag der Abreise heranrückt, desto tiefer sinkt bei den Römern die Moral. Man fegt. Bei den Galliern dagegen ist jeder wohlgemut. Majestix trifft die Vorbereitungen für die Überfahrt. Ich habe ein Schiff geschartert. Wir sind gut untergebracht. Einheitsklasse, Deckspiele, Gymnastik im Freien und einmalige Atmosphäre. Der Druide Miraculix kümmert sich um die technischen Probleme der Athleten. Von besonderer Wichtigkeit ist eine ausgesuchte Diät. Die Nahrung im Ausland könnte der Hochform unserer Sportler abträglich sein. Wohl ausgewogen muss die Diät sein. Und was ist eine wohl ausgewogene Diät? Das da. Und dann kommt der große Tag des Aufbruchs. An der Küste wartet schon das Schiff. Alle Mann an Bord! Und vergesst die Wildschweine nicht! Na, Captain... Fährt euer Kahn auch schnell genug? Es hängt von euch ab. Setzt euch an die Ruder und zeigt, was ihr in den Muskeln habt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich protestiere. Was gibt's da zum Meckern? Einheitsklasse, wie abgemacht, und in puncto Deckspiele und Gymnastik sollt ihr nicht zu kurz kommen. Und jetzt rate ich euch zu rudern, solange noch Flut ist. Und die Atmosphäre? Richtig. Los, Musik! Das hier ist immerhin erste Klasse, Einheitsklasse. Normalerweise ist es bei Gesellschaftsreisen üblich, die Passagiere anzuketten. und auszupeitschen. Und die Warteliste ist lang. Alle wollen sie bei den Olympischen Spielen dabei sein. Die Galeere nimmt also Kurs auf ihr Ziel, jenes ferne, zauberhafte Griechenland, wobei an Bord die wohltuende Kreuzfahrtenatmosphäre herrscht, die einen alle Sorgen vergessen lässt. Bisweilen unterbricht eine Begegnung, man könnte es auch einen Zwischenfall nennen, auf angenehme Weise den sonst so ruhigen Ablauf der Überfahrt. Eine Piratengaleere! Wo? Wo? Auch auf dem Piratenschiff hat man das Kreuzfahrtschiff bereits entdeckt. Es ist voller Gallier. Ruhe bewahren! Alle Mann auf verlorenen Posten! Rettet sich, wer kann! Versinkt das Schiff! Die Gallier drängeln sich schon an der Reling. Die gehören uns, nicht wahr, Asterix? Nicht drängeln! Macht Platz für die älteren Leute! Augenblick! Das Entern eines Piratenschiffes ist nicht im Preis inbegriffen. Da müsst ihr einen Zuschlag zahlen. Wieso ein Zuschlag? Ihr habt nur für die reine Überfahrt bezahlt. Tragt euch also beim Zahlmeister ein. 2 Sesterzen pro Mann. Wir werden uns bei der Reederei beschweren. Das ist ja eine Schande! Ihr könnt euch eure Piraten an den Hut stecken. Und so dreht die Galeere kurz vor dem Piratenschiff ab, das gerade in den Fluten versinkt. Hey, was wird aus uns? Also langsam werden sie unverschämt. Die weitere Reise verläuft völlig ungestört. Kinder, morgen sind wir da. Piräus erwartet uns. Komisch. Ich hätte gedacht, dass jemand eine Bemerkung dazu macht. Mirabolix? Ja? Wer ist denn der Piräus? Na bitte. Piräus ist, wie jedermann heutzutage weiß, der Hafen von Athen. Und im Morgenrot des folgenden Tages läuft die Galeere dort ein. Also Kinder, wir sind hier als Vertreter Galliens. Benehmt euch entsprechend. Wir wollen weder auffallen, noch uns über die Eingeborenen lustig machen, auch wenn sie keine solche Kultur und glorreiche Vergangenheit haben wie wir. Alle Mann von Bord! Und vergesst die Wildschweine nicht! Herzlich willkommen, ich bin Demonstratos, der Fremdenführer. Ich kann euch mit dem Wagen nach Athen bringen und euch die Stadt zeigen. Wir haben noch etwas Zeit, bevor wir nach Olympia weiter müssen. Es wäre schade, wenn wir uns Athen nicht ansehen würden. Sollen wir, Kinder? Ja! Ihr könnt eure Sesterzen bei 10% in Obolen, Drachmen und Minen umtauschen. Ihr könnt ihm vertrauen, er ist mein Vetter. Dem Wagenlenker könnt ihr auch vertrauen, es ist Mietkaros, auch ein Vetter von mir. Und so besteigen die Gallier mit viel Hallo den bereitgestellten Wagen. Meinst du nicht, wir sollten ein bisschen zurückhaltender sein? Wir siegen ja ohnehin bei den Spielen. Ein bisschen Publicity schadet da nichts. Ich führe euch zu einer guten Herberge in Athen. Sie gehört meinem Vetter Plexiglas. Schöne Pferde habt ihr da. Ja, ein hervorragendes Gespann. Alles Vettern. Ich führe euch jetzt zur Akropolis, bitte folgen. Nein, Obelix, das ist keine Cousine von ihm. Aber ich habe doch gar nichts gesagt. Zur gleichen Zeit in einem bescheidenen Zimmer einer kleinen Athener Herberge. Beim Jupiter, Musculus, hör endlich mit dieser dämlichen Kriegerei auf. Damit du erstmal ruhiger wirst, habe ich beschlossen, noch ein paar Tage hier in Athen zu bleiben, bevor wir mit den anderen römischen Athleten in Olympia zusammentreffen. Du hast recht. Ich werde versuchen, ruhiger zu werden. Genau, denk nicht mehr an diese Gallier. Juhu! Wir sind da, Jungs! Na nun, was ist denn das für ein Geschrei? Ich sehe mal aus dem Fenster. Oh nein, flieg weiter, Musculus, besonders in den Ecken. Nachdem sich die Gallier in der Herberge häuslich niedergelassen haben, machen sie sich unter der Führung von Demonstrators auf, um die Akropolis zu besichtigen. Das erinnert mich an Bodigala. Oh nein, ich kenne eine Stelle in Massilia. Ja klar, wer für Säulen schwärmt, dem gefällt sowas. Gibt's hier keine Hünengräber? Staunt, Freunde, staunt. Nun, was sagt ihr dazu? Großartig. Ja, für Ausländer nicht schlecht. Apropos Ausländer, da kommen unsere Landsleute. Nein! Ich bin nicht euer Landsmann. Wenn man mich fragen würde, würde ich euch Gallien zurückgeben und jeder bliebe, wo er hingehört. Ein Teutates! Meine Römerseele ist empört, wenn ich euch so reden höre. Spaß beiseite, ihr werdet doch nicht an den Spielen teilnehmen. Wo wir durch den Zaubertrank auf jeden Fall siegen werden, wäre es doch dumm, darauf zu verzichten. Meint ihr nicht auch? Das ist aber doch nicht gerecht. Was soll dann aus uns werden? Wir hindern euch nicht daran mitzumachen, aber wie gesagt, gewinnen tun wir. Und in dieser Gewissheit wird gefeiert, dass das Fremdenverkehrsministerium seine wahre Freude gehabt haben muss. Olympia, die Heilige, die wunderbare Stadt mit ihrem Zeus-Tempel und der Zeus-Statue des Phidias, einem der sieben Weltwunder. In der Altis, dem heiligen Bezirk, befindet sich das Helanodikaion, Sitz der Helanodiken, der von eleischen Magistraten bestellten Kampfrichter, das Prytaneion, Sitz der Regierungsmitglieder, der Prytanen, das Buleuterium, Sitz des Olympischen Senats und schließlich das Stadion mit einer Bahn von 192,27 Meter Länge, was 600 Fußlängen des Herakles entspricht. Woraus wir folgern dürfen, dass der Halbgott etwa Schuhgröße 46 hatte. Wenn wir die schmale Schwelle der Krypta überschreiten, gelangen wir in die Hallen des Gymnasion, wo die Athleten trainieren, wie jetzt gerade die römische Delegation. Hört auf, Jungs, es ist alles vorbei, wir können Olympia den Rücken kehren. Gib mir einen Besen. Oh, beim Jupiter, wie kannst du es wagen, so zu reden, Centurio? Wir haben hier die Spitzenklasse der römischen Legionen, ausgewählte Athleten aus allen Garnisonen der römischen Welt. Kein Mensch kann uns besiegen. Kein Mensch? Sag's ihnen, Musculus. Na ja, es gibt hier einen kleinen mageren und einen dicken untersetzten Gallier. Gallier? Voll bis oben hin mit Zaubertrank. Absolut unbesiegbar. Oh, Cäsar wird nicht zufrieden sein, wenn wir ihm nicht einen oder vielleicht auch zwei Siege melden können. Oh nein, da wird er gar nicht zufrieden sein. Zur selben Zeit gibt es im Anmeldebüro eine Art Massendemonstration. Was ist denn jetzt los beim Herakles? Ruhe! Wir sind Römer und wollen uns für die Teilnahme an den Spielen eintragen lassen. Römer? Und ihr seid alle Athleten? Oh nein, Athleten sind nur die beiden hier, der kleine und der muntere Rundliche. Das ist Roms Untergang. Gut, also na schön. Die Athleten und ihr Trainer haben Zutritt zum Olympischen Dorf samt Gepäck und Nahrung. Und kurz darauf trifft man sich im Gymnasium. Seid gegrüßt, Römer. Da sind sie. Da sind sie! Lasst mich mal vor. Ich bin Legionär, Schlag drauf und Schluss. Und bin für alle Kampfarten gemeldet. Man sagt, du seist sehr stark, Gallier. Ich glaub kein Wort davon. Also, wer weiß es? Bei Minerva. Mit Vergnügen. Lasst mich nur noch einen Schluck trinken. Wird's bald? Es wird schon. Darf ich ihn auch beweisen, Asterix? Das weiß ich nicht. Frag ihn. Cäsar wird wirklich nicht zufrieden sein. Was? Asterix, er will mir nicht antworten. Musik Während sich die griechischen Athleten unter den wachsamen Augen ihrer Trainer voller Energie fit machen, ruhen sich die Gallier zwischen den Mahlzeiten aus. Die Römer aber haben mit der Hoffnung auch jegliche Anstrengung aufgegeben. Sie essen und trinken und feiern, dass es eine Lust ist, bis der olympische Magistrat sich gezwungen sieht, einzuschreiten. Ich bin Kontrabass vom olympischen Magistrat. Ah, sieh da, ein Besucher. Legt euch zu Tische, Alterchen, wo es für 30 langt. Schämt ihr euch nicht, Römer? Was würde Julius Cäsar sagen, wenn er euch so sehe? Er wäre gar nicht zufrieden. Wie? Ihr glaubt wohl, dass der Wein euch zusätzliche Kräfte verleiht. Doch vergesst nicht unsere olympischen Gesetze. Das Einnehmen jeglicher kraftfördernder Mittel ist verboten und wird mit Disqualifikation bestraft. Ist gut, gehabt dich wohl. Mehr Wein für mich. Beim Jupiter, du da, warte mal. Und dieses einschneidende Aha-Erlebnis des Centurio Tullius Redefluss hat zur Folge, dass Asterix, Obelix und Miraculix wenig später jäh in ihrem Mittagsschlummer gestört werden. Das sind sie, die da. Wir? Man könnte glauben, er meint uns. Stimmt es, dass ihr einen Zaubertrank besitzt? Dass ihr beabsichtigt, ihn vor den Spielen einzunehmen? Aber ja doch. Das ist strengstens verboten. Strengstens? Strengstens. Strengstens. Unter diesen Umständen bitte ich, den heiligen Bezirk verlassen zu dürfen, damit wir uns mit unseren Freunden beraten können. Genehmigt. Und so machen sich die drei auf die Suche nach ihren Freunden. Sie müssen irgendwo im olympischen Dorf wohnen. Was ist eigentlich los, Asterix? Nein, du wirst nicht singen. Ach, wenn ich nicht gesungen hätte, dann wären die 15 Westgoten nicht aus dem Zimmer ausgezogen. Das wir jetzt im einzigen Gasthof von ganz Olympia haben. Da sind sie. Aber das sind ja unsere Sportler. Was führt euch Schönes her, Kinder? Doch die Nachrichten sind alles andere als schön. Ja, sie sind derart alarmierend, dass alle vor Schreck erstarren. Oh je, bleibt uns nur noch der Rückzug. Nein, wir dürfen jetzt nicht aufgeben beim Teutertest. Wir verzichten eben auf den Zaubertrank. Das ist wahr. Obelix könnte allein dran teilnehmen. Warum allein? Oh nein, das wäre nicht fair. Er ist als kleiner Junge in den Zaubertrank gefallen und... Aufhören! Weil ich als kleiner Junge in den Topf mit dem Zaubertrank gefallen bin... Habe ich nicht das Recht, an den Spielen teilzunehmen? Erraten! Gut, das ist alles, was ich wissen wollte. Ist doch wahr. Mir erklärt nie einer was. Wir werden also Folgendes machen. Asterix' Meldung zu den Spielen bleibt bestehen. Miraculix und Obelix betreuen ihn als Trainer und, und mögen uns die Götter beistehen. Ein Ölzweig würde uns genügen. Du nimmst nur an den Wettläufen teil. Schnell zurück in den heiligen Bezirk. Ich muss dringend trainieren. Das ist aber komisch, dieses Antitopfgesetz. Das Training beginnt sofort. Ich drehe jetzt eine Runde auf der Piste. Hast du eine Sanduhr, um eine Zeit zu messen, Miraculix? Natürlich. Bist du fertig? Fertig? Dann los! Und wenn wir ihnen nun sagen, ich sei in eine Amphore gefallen, anstatt in einen Topf... Sei ruhig, Obelix. Nun, wie ist er? Ganz gut. Aber wird es genügen, um diese hypertrainierten Athleten zu besiegen? Und wenn man für die Uhr etwas feineren Sand nehmen würde? Kommt, wir gehen schlafen. Ich bin zuversichtlich. Dann ist der große Tag endlich da. Die Zuschauer kommen aus der ganzen bekannten Welt. Zuschauer, wohlgemerkt. Zuschauerinnen ist der Besuch der Olympischen Spiele nämlich verboten. Die Athleten marschieren ins Stadion. Vom Einzug der römischen Delegation nimmt kein Mensch Notiz. Nur ein einziger ihrer Vertreter fällt auf. Asterix! Asterix, hurra! Gallien! Gallien! Gallien! Gallien, hurra! Griechische und römische Athleten begeben sich zum ersten Lauf über 20 Stadien des Doppelstadions an den Start. Als Startzeichen ruft einer der Offiziellen den Namen des Sohnes von Gott Hermes aus. Pan! Gallien! Gallien! Gallien! Gallien! Asterix! Gallien! Die Spartaner haben gewonnen. Unten im Stadion kümmern sich Miraculix und Obelix um den völlig ausgepumpten Asterix. Nicht schlecht, Asterix. Die Spartaner sind gut. Und die Römer sind auch ganz schön in Form. Wenn du deinen Trank nicht in einem Topf brauen würdest, Miraculix, hätte ich bei dem Rennen mitmachen können. Ach, wenn du doch einen Eimer genommen hättest. Es muss ja nicht gleich alles im Eimer sein, Obelix. Hier sei angemerkt, dass dies der Ursprung eines trivialen Ausdrucks ist, der seinen Weg von Olympia bis zu uns gefunden hat. Während die Sieger aufs Podium steigen, um den Ölzweig entgegenzunehmen, kommentieren die Anhänger der Verlierer den Lauf. Die Bahn ist zu schwierig. Und dann das Klima. Ein sehr hartes Klima. Und die Höhenluft. Und die Nahrung für die Wildschweine. Die armen Tiere sind das doch gar nicht gewohnt. Ein Kampf folgt dem anderen. Ringkampf, Pankration, Faustkampf. In dieser Disziplin ist Valros, der Koloss von Rhodos, unschlagbar. Nur zu, Brüderchen. Seid ihr alle so in eurer Familie? Oh nein, unser ältester Bruder ist noch viel stärker. Aber er konnte nicht kommen, weil er sich so schlecht von der Ohrfeige erholt hat, die Mama ihm verpasst hat. Am Abend haben sich im Buleuterium Olympischer Senat, Magistraten, Hellanodiken, Priester und Offizielle unter dem Vorsitz des großen Redners Trauerklos zu einer Versammlung eingefunden. Edle und ehrwürdige Freunde, dass unsere Athleten sämtliche Ölzweige erringen werden, ist selbstverständlich. Ja! Beim Apoll! Doch wenn wir diesen römischen Barbaren nicht die Gelegenheit geben, auch einen Ölzweig zu erringen, verlieren unsere ausländischen Besucher das Interesse an unseren Spielen. Und wie sagt doch mein Vetter Demonstratos immer? Keine Besucher, kein Geld, keine Geschäfte. Unsere schönen Bauwerke werden zu Ruinen verfallen und niemand mehr wird sich dafür interessieren. Aber wir dürfen doch nicht von unseren Athleten verlangen, dass sie mogeln, nur damit dieses dekadente Volk gewinnt. Nein, natürlich nicht. Heurika, ich glaube, ich habe die Lösung. Kurz darauf werden alle römischen Athleten zusammengerufen. Römer! Daran gewöhne ich mich nie. Der Olympische Senat hat für morgen eine zusätzliche Disziplin vorgesehen. Einen 24-Stadienlauf, der allein den Römern vorbehalten ist. Ich wünsche euch viel Glück. Auf dass der am wenigsten Schwächliche gewinne. Zu schade, dass du nicht ein Schlückchen Zaubertrank nehmen kannst vor dem Wettlauf, Asterix. Zaubertrank? Der in dem Topf in der Hütte da hinten? Na ja, Zaubertrank. Was denn sonst? In dem Topf in der Hütte da hinten, deren Tür nicht richtig schließt? Ja, in dem Topf in der Hütte da hinten, deren Tür nicht richtig schließt und die nachts unbewacht ist. Das ist es doch, was du meinst, Obelix. Ja doch. Oh, es ist aber doch verboten, von dem Zaubertrank aus der Hütte da hinten zu trinken. Deren Tür nicht richtig schließt und die nachts unbewacht ist. Kommt, Römer, wir müssen noch trainieren. Was ist denn los? Obelix, Obelix. Du bist der Abgefeimteste von uns allen. Weißt du was, Idefix? Seit Asterix und Miraculix Römer geworden sind, spinnen die auch. Die Römer haben eine kleine Besprechung. Muskulos, komm mal her. Ja. Die Hauptsache für unsere Beförderung ist, dass Julius Cäsar zufrieden ist. Und damit Julius Cäsar zufrieden ist, musst du das Rennen gewinnen und den Ölzweig erringen. Nun glaube ich zu wissen, dass es da hinten eine Hütte gibt, deren Tür nicht richtig schließt, die nachts unbewacht ist und in der... ein Topf mit Zaubertrank steht. Psst. Gute Nacht. Ave, Jungs. Oh, Redefluss, mein Freund! Och, wo wollt ihr hin, Redefluss? Es wird dunkel und wir müssen früh schlafen gehen, damit wir für den Lauf morgen in Form sind. Oh, wir machen nur einen kleinen Spaziergang. Och, Julius Cäsar wäre gar nicht zufrieden, wenn er erführe, dass wir Römer nicht solidarisch sind. Och, nicht wahr? Oh, nein, nein, nein, nein, nein, das wäre er gar nicht. Und mitten in der Nacht... geschieht es. Was? Was? Hey, Miraculix, Asterix! Ja. Ja, was ist denn? Idefix hat mich geweckt. Da hinten bei der Hütte, deren Tür nicht richtig schließt, die nachts unbewacht ist und in der Topf mit dem Zaubertrank steht, treibt sich ein Haufen Leute herum. Na, ist mein Idefix nicht ein sagenhafter Wachhund? Schön, sag deinem Wachhund, er soll wieder einschlafen und kümmere dich nicht weiter drum. Aber vielleicht wollen sie den Topf klauen. Bei den Hellenen ist das Topfklauen erlaubt. Schlaf jetzt weiter. Sag mal, Idefix, verstehst du die Topfgesetze dieses Landes? Die spinnen doch, die Hellenen. Der Tag des 24-Stadien-Wettlaufs ist da. 24 Stadien sind so viel wie 4614 Meter und 48 Zentimeter. Oder, wie man heutzutage einfacher sagen würde, 14.400 Schuhlängen der Größe 46. Wettläufer an den Start? Gern. Diese Barbaren scheinen sich ihrer Sache sehr sicher zu sein. Ha! Du wirst sehen, was in ein paar Jahren von ihrer Zivilisation noch übrig ist. Miraculix, ich hatte plötzlich die Idee, mal einen Blick in die Hütte da hinten zu werfen, in der... Ja, ich weiß. Aber der Topf ist leer. Obelix, das ist jetzt nicht der richtige Augenblick, um zu stören. Geh auf die Tribüne zu den anderen. Oh, schon gut, ich hab verstanden. Komm, Idefix. Dabei hätten die hier einen mit ein bisschen Grips dringend nötig. Oh, Obelix, komm, setz dich zu uns. Nein, da kannst du dich nicht hinsetzen. Den Platz habe ich für mein Brüderchen reserviert. Der Platz ist frei. Außerdem bin ich jetzt nicht zum Scherzen aufgelegt. Da setzt du dich nicht hin. Was beim Teufel! Ihr habt nicht zufällig mein Brüderchen gesehen? Hm? Sag mal, bist du schwer von weg? Auf der Bahn nimmt man unterdessen die Startposition an. Fertig? Jawohl. Hey, jetzt mal los beim Jupiter. Ja, ja. Pan! Ja, Jupiter! Galliot! Asterix! Asterix! Wenn die wüssten. Aber auf mich hört ja keiner. Asterix fällt langsam zurück. Der Boden ist ja auch viel zu hart. Asterix muss ein Wildschwein gegessen haben. Das, was gegessen hat, darauf fällt. Und das Unglaubliche geschieht. Asterix wird von allen anderen Läufern überrundet. Und die Römer gehen absolut gleichzeitig durchs Ziel. Bei Artemis, Wie kriegen wir die nur alle aufs Podium? Beim Apoll. Das muss daher kommen, dass sie stets in Reihe und Glied marschieren. Cäsar wird zufrieden sein. Sehr zufrieden, Musculus. Sehr zufrieden. Einen Augenblick. Ich erhebe Einspruch. Einspruch? Einspruch? Jawohl, der Boden war viel zu hart. Und die Wildschweine haben irgendwelche Schweinereien zu essen bekommen. Ich beschuldige alle Gewinner dieses Laufs, sich bis oben hin mit Zaubertrank angefüllt zu haben. Das ist eine schwere Beschuldigung. Kannst du das beweisen? Was? Wie? Das ist Verleumdung. Betrüger! Silber! Da, bitte. Ich habe einen Farbstoff unter den Zaubertrank gemischt. Alle, die davon getrunken haben, haben eine blaue Zunge. Seht selbst. Beim Hermes, du sagst die Wahrheit. Bleibt unsere Zunge jetzt blau? Der Olympische Senat wird über diese außergewöhnliche Situation beraten. Und die Entscheidung fällt schnell. Alle Teilnehmer, die von dem Zaubertrank getrunken haben, werden disqualifiziert. Alleiniger Sieger ist daher Asterix. Asterix, ihr lieber Hohn! Ich habe nie an den Kleinen gezweifelt. Ja, was denn? Asterix hat gewonnen? In gewissem Sinne ja, Obelix. In gewissem Sinne. Die Begeisterung des Publikums steigert sich bis zur Raserei. Und mit diesem Bild vor Augen verlassen unsere Freunde das Land der Hellenen und treten eine ruhige Heimfahrt an. Nein, nicht schon wieder die Gallier! Versenkt das Schiff! Oh, das Finste in diesem Jahr! Und die Freunde erreichen wohlbehalten ihr kleines Dorf, wo sie in sternklarer Nacht den olympischen Erfolg feiern. Jenen Erfolg, der so wesentlich ist für das Prestige einer Nation. Was mich erstaunt, ist dieses Antitopfgesetz. Das ist Obelix. Was hast du mit dem Ölzweig gemacht, Asterix? Sag's den anderen nicht, aber ich hab ihn jemandem gegeben, der ihn nötiger brauchte als ich. Mein Teutates. Und so trug Asterix noch dazu bei, dass Cäsar einmal, ein einziges Mal, zufrieden war. Legionär Musculus, ich ernenne dich zum Centurio. Centurio Redefluss, ich ernenne dich zum Tribun.